Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf die Hände hoch, ich will alles, was du hast. Es ist besser für uns beide, wenn du nix dagegen machst. Ich will dein Bargeld und alles, was an dir glänzt und blinkt. Deine Kreditkarte, deine Bankkarte und die PIN. Deinen Breitbild-HD-Fernseher, das Ferienhaus am Meer, die Autos, die du fährst und Angaben über den Wert. Und zwar vom Porsche, dem Maybach, dem Maserati und dem Käfer. Dein Fitnessprogramm plus Personal Trainer. Ich will den ganzen Inhalt deiner gottverdammten Villa. Deine Einrichtung und die Schuhe deiner Kinder, die Küchengeräte, Käfig deiner Vögel, Ringe deiner Frau. Die Dessous, die sie trägt, zieh ich ihr selber aus. Ich will das Steinway Piano, ich will Fotos und die ganzen privaten Familienvideos. Deine Klamotten, die Krawatten und die Socken. Ich werd dich gnadenlos zocken und nichts kann mich stoppen. Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch. Ich will deine Nummer und dein iPhone, PC und MacBook Pro, deine Canon, Spiegelreflex und all die Pornos, die du versteckst. Die Bar mit den Champagnerflaschen, selbst die unwichtigsten Sachen. Schere, Stift, Papier und Kleber, Briefmarken, Sammlung, Golfschläger. Dein Hund mit seinem Mist, der Stress, in dem du bist. Die Scheiße, die du frisst und die Ex, die du vermisst. Um ihr SMS zu schreiben und um bei ihr anzuklingeln. Dein Feuerzeug, um mir deine Kippe anzuzünden. Alles, was du in deinem Leben so hart aufgebaut hast. Ich nehm dir deine Ehre und was dich als Menschen ausmacht. Alles, was du drauf hast und dachtest, man kann's nicht toppen. Ich werd dich gnadenlos zocken und nichts kann mich stoppen. Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf die Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Mir bleibt weder Zeit noch Luft, man sucht mich überall. Hände hoch, Hände hoch, freeze, freeze. Hände hoch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, wirf sie hoch, das ist ein Überfall, ein Überfall. Das ist ein Überfall, ein Überfall. Das ist ein Überfall, ein Überfall, yeah.